Ohne Ziel, ganz verlassen, ging ich einsam durch die Gassen gestern Nachmittag. Irgendwo auf meinen Wegen, da kamst du mir entgegen gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag, nur ein Wort, nur ein Blick, und der Weg zum großen Glück ist frei. Nur ein Wort, nur ein Blick, doch ich ging nur stumm an dir vorbei. Nur ein Wort von mir, nur ein Blick von dir, nur ein Wort. Deine Augen, die verrieten, was die Lippen noch behüten. Du bist wunderschön. Dieses Haar und diese Hände, wenn ich dich doch wieder fände, könnte viel geschehen. Könnte viel geschehen. Nur ein Wort, nur ein Blick, und der Weg zum großen Glück ist frei. Nur ein Wort, nur ein Blick, nie mehr geh ich stumm an dir vorbei. Nur ein Wort von mir, nur ein Blick von dir, nur ein Wort. Durch die Straßen werde ich gehen und vielleicht dich wiedersehen morgen Nachmittag. Jeder Traum wird verblassen und ich kann es gar nicht fassen morgen Nachmittag. Morgen Nachmittag, nur ein Wort, nur ein Blick, und der Weg zum großen Glück ist frei. Nur ein Wort, nur ein Blick, nein, ich geh nicht stumm an dir vorbei.